und er lacht dazu, wenn Menschen glücklich sind. Und der Mund, er lacht dazu, denn Glück ist keine Sünd. Ach, hey, der Mond an uns doch auch bald recht viel Freude. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich heute leide. Und der Mund, er lacht dazu, wenn du mich zärtlich küsst. Und mein Herz gibt keine Ruhe, bis du mein eigen bist. Kommst du zu mir, dann strahlt sein Mondgesicht. Und der Mond, er lacht dazu, warum auch nicht.